Meine Damen und Herren, es ist natürlich ziemlich schwierig, nach einer so beredten Vorrednerin hier das Wort zu ergreifen und dann noch zu hoffen, Aufmerksamkeit zu finden. Ich bitte mir das nachzusehen, dass ich es deswegen kurz halten möchte. Hoffe, maximal 25 Minuten zu brauchen. Wir Deutsche sind ein Volk von Reformern. Das ist jedenfalls unsere Selbstüberzeugung. Eine groß angelegte Befragung im Jahre 1986 hat das zutage gebracht und da haben nicht weniger als 65% der Befragten von sich selber gesagt, dass sie Anhänger, prinzipielle Anhänger von Reform seien. Nur 19% waren prinzipiell dagegen und der Rest war entschieden oder eine ganz geringe Minderheit von 4,5% war für die Revolution. Man kann jetzt natürlich kommen mit dem Problem, was können Befragungen eigentlich wirklich ergeben, aber das will ich gar nicht hier untersuchen. Tatsache scheint mir, dass dieses Ergebnis ja nun doch auf einen Bestandteil der deutschen politischen Kultur verweist, der wirklich sehr tief reicht, in der Gegenwart sozusagen in die Schichten und tief zurück in die Vergangenheit. Nämlich, das ist jedenfalls meine These aufgrund von längeren begriffsgeschichtlichen Untersuchungen, mit denen ich Sie jetzt nicht weiter hier belästigen möchte. Ich glaube jedenfalls nachweisen zu können, dass Reform als politisches Prinzip spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts akzeptiert war von den herrschenden Schichten und auch versucht wurde zu praktizieren und daher die These in meinem oder der Begriff in meiner Überschrift. Reform ist mit anderen Worten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ein politischer Zentralbegriff. Und zwar im Sinne von einem Reformbegriff, der einen Eingriff in herrschende Verhältnisse im Namen des Gemeinwohls meint. Das ist ganz wichtig, dass man das natürlich zusammensieht. Es ist nicht irgendein Eingriff, sondern es muss dem Reform, dem Gemeinwohl dienen. Und insofern ist der Reformbegriff, möchte ich sagen, integraler Bestandteil des deutschen Fürstenstaats. Das heißt, des Staatstypus, den wir in Deutschland haben und der nicht in vielen anderen Ländern in der frühen Neuzeit begegnet. Der deutsche Fürstenstaat ist auch ein Titel einer speziellen Literaturgattung, über die natürlich Pier Angelo Scheda viel besser Bescheid weiß als ich, darum höre ich damit auch gleich auf. Aber nur zwei Konsequenzen möchte ich noch unterstreichen, nachdem man diesen Befund festgestellt hat. Erstens, das ist die These, die ich sagen möchte, der Reformbegriff ist sozusagen, existiert oder entsteht zeitgleich mit dem modernen Staat in Deutschland überhaupt. Das scheint mir nicht unwichtig zu sein. Und wenn ich das sozusagen chronologisch feststelle, komme ich schon zur nächsten, zur zweiten Hypothese. Der Reformbegriff ist jedenfalls in Deutschland, aber ich habe es auch für Frankreich untersucht, da trifft das genauso zu, ist älter als die europäischen Revolutionen auf dem Kontinent. Und insofern teile ich nicht die gängige Hypothese, die auch nochmal Hans-Ulrich Wähler im ersten Band seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte weit und breit auseinandergesetzt hat, dass Reform nur ausschließlich der Revolutionsprophylaxe dienen würde und er umschreibt das mit defensiver Modernisierung. Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen, offen gestanden. Dieses zusammengefasst bedeutet natürlich, dass dem Begriff einiges an diesen sozusagen vormodernen Zuständen anhaftet, bis in die Gegenwart. Nämlich erstens, dass man im Zweifelsfall bevorzugt, eine von oben gesteuerte politische, gesellschaftliche Erneuerung oder genauer gesagt Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse. Zweitens, ein gewisses paternalistisches Grundmuster politischen Verhaltens und drittens ist damit verbunden ein Begriff der Emanzipation sozusagen im römisch-rechtlichen Sinne, das heißt ein Höherer emanzipiert einen Niederen. Dieser Begriff enthält jedenfalls ursprünglich, da muss ich gleich noch zwei Bemerkungen machen, enthält ursprünglich nicht die Vorstellung der Selbstemanzipation. Gerade dieser letzte dieser letzte Bestandteil gerät im 19. Jahrhundert unter Druck, das kann man begriffsgeschichtlich sehr schön verfolgen, dass eben eine ganze Reihe von Gruppen auftreten, die sozusagen Selbstemanzipation wünschen, aber im Wege der Reform und nicht im Wege der Revolution, des deutschen Revolutionstrauma, insbesondere der Liberalen, von dem Theodor Schieder lang und breit gehandelt hat, gehört hier natürlich in den Zusammenhang. Wer verlangt Selbstemanzipation? Ich sagte es gerade, es sind die Liberalen. Es sind auch natürlich bis zu einem gewissen Grade jedenfalls die Demokraten und Radikalen des Vormärz. Da ist es in mancher Hinsicht offen, wie ehrlich das gemeint ist, was sie sagen. Das ist im Hinblick etwa auf das Hambacher Fest umstritten. Und wo der Begriff sozusagen schlagwortartig sich verdichtet, ich will es aber nicht weiter an dieser Gruppe untersuchen, die jüdische Avantgarde, wo der Titel Autoemanzipation dann auch ja in Buchtiteln auftaucht. Reform, wie Sie sagen, im 19. Jahrhundert auf gesetzlichem Wege, das ist eben der Versuch, die zwei Dinge, die im älteren Reformbegriff nicht zusammengehören, zusammenzubringen, das heißt eine friedliche Entwicklung im Wege der Selbstemanzipation, nicht darauf zu warten, bis diese benevolente Bürokratie auch auf die Idee kommt. Also die Zusammenarbeit sozusagen mit der Bürokratie, aber nicht zu warten, bis sie von alleine handelt. Diesen Traditionsballast gilt es nun im Auge zu behalten, wenn ich einen Begriff untersuche, der hier nicht im Titel steht, weil mir das alles hinterher erst eigentlich eingefallen ist, was ich hier sinnvollerweise sagen kann, nämlich einen Begriff, der sozusagen eine Ableitung davon beinhaltet, der Begriff der gesellschaftlichen Reform. Den will ich nun untersuchen und ich tue das im Bewusstsein der Aussage von Nipperdey in seinem neuesten Buch über das Deutsche Kaiserreich, dass die gesellschaftliche Reform, ich zitiere ihn wörtlich, eines der beiden politischen Hauptthemen der Bürger von vor 1914 gewesen ist. Das ist nicht irgendein beliebiger politischer Begriff, sondern da können wir nun wirklich sagen, das ist ein Zentralbegriff allererster Ordnung. Nun also nach dieser Vorrede, die sozusagen den Reformbegriff überhaupt bis ins 19. Jahrhundert hinein skizziert hat, die Sozialreform. Es ist zunächst begriffsgeschichtlich festzuhalten, dass der Begriff auftaucht, bevor die soziale Frage entdeckt wird, unmittelbar vorher. Es taucht bei Hansemann 1832-33 auf, aber das ist eigentlich begriffsgeschichtlich belanglos. Unmittelbar darauf wird eben der Begriff soziale Reform, gesellschaftliche Reform von denjenigen okkupiert, die sich mit der sozialen Frage befassen. Und gesellschaftliche Reform oder soziale Reform, und zwar im Singular, das ist wichtig, das zeigt, welchen Rang dieser Begriff bekommt und dass er sozusagen ein übergeordneter Systembegriff ist, unter dem sich eine Vielzahl von Aktivitäten zusammenfinden können. Soziale Reform meint die Lösung der sozialen Frage und das hat nun ja rasch solche Dimensionen angenommen, dass es auch zu einer Institutionalisierung des Versuches der Sozialreform gekommen ist, im Gestalt einer Assoziation, von der schon mehrfach die Rede war, von der ich deswegen nicht noch länger sprechen möchte, nämlich im Zusammenhang mit der Gründung des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen im Jahre 1844. Und diese Gründung 1844 geschieht nicht von ungefähr, sondern sie geschieht als Antwort auf den schlesischen Weberaufstand. Das muss man natürlich sehen, dass es hier nicht um irgendwelche politischen Spekulationen freihändiger Art geht, sondern das ist nun wirklich der erste große, na, so groß war es gar nicht, hat nur 3 Tage gedauert, aber jedenfalls für die Zeitgenossen war es ein Schock, dass in einer, ausgerechnet auch noch in Preußen, eben ein Teil der arbeitenden Bevölkerung Revolution macht, jedenfalls haben sie es als Revolutionsversuch begriffen. Ich will zu diesem Schlesisch-Weber-Aufstand sonst nichts sagen, mir kommt es nur auf die Wirkung an. Nun wird man aber bei einer begriffsgeschichtlichen Analyse sofort sehen, dass der Begriff Sozialreform die reformorientierten Gruppen unmittelbar polarisiert. Und zwar in 3 Gruppen kann man das nun gleich einteilen, vom Jahr 1844 an. Die eine Gruppe, diskutiert den Begriff gar nicht eigentlich. Das sind die Pragmatiker, das sind die Mitglieder des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen. Wenn man hier diese Mitteilungsblätter durchschaut, ist man wirklich enttäuscht, und ich habe viel zu viel Zeit damit verloren, bei der Vorbereitung dieser Tagung die Mitteilungsblätter durchzugucken. Es ist also ein düsteres Ergebnis. Ma faccio una riassunto in italiano. Ja, also dieser Begriff wird bei den Pragmatikern nicht besonders analysiert. Sie verstehen darunter drei Dinge. Erstens die Gründung von Sparkassen und Unterstützungskassen. Zweitens die Gründung von Abend- und von Sonntagsschulen. Drittens die Gründung von Fürsorgeinstitutionen und geselligen Vereinen. Das ist Thema im Grunde Entproletarisierung. Das ist das, was unter Sozialreform verstanden wird, was praktiziert wird, was aber nicht sozusagen theoretisch diskutiert wird. Und für diese Summe dieser Aktivitäten prägt Fröbel im Jahre 1847 den Begriff, ich habe keinen früheren gefunden, der Sozialpolitik. Dann gibt es den, wenn man das sozusagen linksliberal bezeichnen könnte, müsste man sagen, dann gibt es den rechten Flügel der Liberalen, die sich zum Hüter des Eigentumsrechts aufwerfen und vor allem in dem Moment kritisch werden, als der Zentralverein zu diskutieren beginnt, Lohn, Mindestlohnvorschläge und Ähnliches. Und die sagen, da wird das Eigentumsrecht verletzt, und deswegen ist, da kommen nun genau solche Gleichsetzungen zustande, deswegen ist Sozialreform nichts anderes als Sozialismus, und das heißt im Klartext natürlich Kommunismus, und das kann in der Regel nicht geduldet werden. Mindestens Warnungen kommen von der rechtsliberalen Seite, viele lehnen es aber rundweg ab. Das ist die zweite Gruppierung, und die dritte Gruppierung sind die Linkshegelianer, könnte man mehr oder weniger sagen. Hier finden die Anhänger der Sozialreform, und hier findet der Begriff der Sozialreform eigentlich nur ein müdes Lächeln umgangssprachlich gesagt. Ich lese hierzu vielleicht den wirkungsvollsten oder den am meisten verbreiteten Text damals vor, von Marx und Engels, das Kommunistische Manifest. Hier wird also mit Hohn und Spott über jenen Teil der Bourgeoisie gesprochen, der, Zitat, den sozialen Missständen abzuhelfen sucht. Und dann zählt Karl Marx auf, es gehören hierher Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Und mit diesem Anathema war sozusagen das Thema Sozialreform bei den Linkshegelianern ein für alle Mal gestorben. Die Alternative war natürlich die soziale Revolution. Nun kommt meine erste These, die begriffliche Entfaltung des Terminus Sozialreform war vor 1848 oder im Jahre 1848 fertig. Danach gibt es allenfalls noch Erweiterungen, Ergänzungen, aber keine wirkliche Weiterentwicklung des Begriffs. Das ist überhaupt meine zentrale These mit den entsprechenden Ableitungen, die man sich natürlich genau vorstellen muss. Zwei Dinge kommen allenfalls noch hinzu. Das erste, sachgeschichtlich sozusagen, die Arbeiterbewegung ist trotz dieses Verdikts von Karl Marx und Friedrich Engels mehrheitlich reformistisch. Gleich 1848 zeigt sich das. Zum Entsetzen sozusagen von Karl Marx zunächst und später Polen, oder sie polen ja dann sofort um. Aber eines muss hinzugesagt werden, auch die Arbeiterverbrüderung mit Stefan Born an der Spitze belässt es natürlich nicht mit bei der Forderung nach sozialer Reform, sondern das ist ganz klar und wird unentwegt wiederholt, die Lösung der sozialen Frage heißt auch Volksherrschaft oder wie der Begriff heißt, der gerade 1848 geschaffen wird, ein zunächst mal typisch deutscher Begriff, Sozialdemokratie. Also Sozialreform plus Sozialdemokratie, das ist genau das, was verlangt wird. Damit berührt sozusagen das Thema Sozialreform ein zweites Mal die Verfassung, nachdem zunächst schon auf das Eigentum als Problem hingewiesen worden ist, das Grundrecht, ist jetzt die Regierungsform natürlich zur Diskussion gestellt. Und da kommt nun das zweite Faktum, was noch der Sache etwas Neuigkeit verleiht, ins Spiel, auf begriffsgeschichtlicher Ebene. Diese Bedrohung der Regierungsform im Zusammenhang der Sozialreform wird aufgenommen von den Reformkonservativen in Gestalt natürlich 1850 von Lorenz Stein, der das Königtum der sozialen Reform propagiert, als Versuch, Sozialreform und herrschende Konstitution, monarchisches Prinzip unter einen Hut zu bringen. Wenn man dann aber bei Stein nachliest, um festzustellen, um zu sehen, was meint er eigentlich mit Sozialreform, ist man sehr schnell fertig mit der Lektüre. Sie interessiert ihn nicht. Ihm geht's ums Königtum und nicht um die soziale Reform, in erster Linie jedenfalls. 1849 endet diese Diskussion. Sie läuft sozusagen unterirdisch weiter und taucht dann in einer nur leicht variierten Gestalt 30 Jahre später, rundgerechnet, oder 25 Jahre wieder auf, nämlich 1872. Die Wiederentdeckung des Problems, der Begrifflichkeit und der Sache selber, 1871-72, aus drei Gründen. Erstens, die Nationalökonomie verlangt, Schönberg ist der Erste, Schmoller kommt dann sofort nach, verlangt die Rückkehr zur Ethik in der Wirtschaft. Das ist natürlich die Reaktion auf den Boom und auf das schamlose Treiben der Spekulanten an den Börsen. Zweiter Grund, direkt damit zusammenhängend, der Boom löst schon 72, wenn man genau hinschaut, erste Krisensymptome aus, und deswegen kommt schon 72 wieder das Schlagwort der Sozialreform im Singular ins Spiel. Und drittens sozusagen, die allgemeine Zeitstimmung ist natürlich im Prinzip Reformen denkbar günstig. Wir haben ja eine Reform nach der anderen seit 1868 bis 76, 77. Hier sind ja große Leistungen überhaupt insgesamt in der Zusammenarbeit von Bismarck mit den Liberalen erreicht. Wir sind mitten in einer Reformphase, also 1872, und man kann von einer liberalen Reformeuphorie sprechen. Und deswegen ist es interessant, dass sich die Dinge sozusagen duplizieren. Es kommt sofort wieder 1872, 73 zu einer Institutionalisierung der Sozialreform wie 1844 schon einmal, nämlich in der Gründung des Gestalts der Verein für Sozialpolitik, der witzigerweise zunächst einmal, und das zeigt, wie sehr die Begriffe noch durchaus austauschbar sind, Verein für Sozialreform heißen sollte. Kneister, der erste Vorsitzende, hat diesen Vorschlag gemacht. Er war für Verein für Sozialreform. Die Mehrheit hat sich dann für Verein für Sozialpolitik entschieden, aus Gründen, die nicht aus den Protokollen hervorgehen. Das ist natürlich für einen Begriffshistoriker besonders bedauerlich, dass sozusagen die begriffliche Reflexion hier nicht mitgeliefert wird. Schmoller im Rückblick 1890 definiert den Verein für Sozialpolitik damals in seiner allerersten Phase, ersten drei, vier Jahre, als Stoßtrupp der sozialen Reform. Kurz und gut, man hatte große Hoffnungen, 1877, pardon, ich bin immer im 18. Jahrhundert meiner Lieblingszeit, es tut mir leid. Schmoller 1877 macht in seinem einen kurzen wirtschaftsgeschichtlichen Überblick mit vier Epochen der Wirtschaftsgeschichte, und er sagt, wir sind jetzt in der vierten und letzten Epoche, und das ist die Epoche der sozialen Reform. Das war allerdings ein Irrtum, wie sich gleich zeigen sollte, denn erstens gab es hierfür keine Mehrheit im Reichstag. Es gab folgende drei Gruppen. Es gab erstens die sozusagen Erben der Pragmatiker von 1844, die Sozialreformer, möchte ich sie nennen, in ethischer Absicht. Das ist die eine Gruppe, wo ethische Momente im Vordergrund stehen. Und dazu gehört Fortentwicklung der sozialen Gesetzgebung, Abbau der Konfrontation von Kapital und Arbeit und zunehmend, das ist in dieser Richtung ab 1819, vor allem nach der Jahrhundertwende, deutlich erkennbar, zunehmend fällt das Wort Gleichberechtigung, damit werden Eingriffe sozusagen ins Arbeitsrecht und ins Koalitionsrecht gemeint. Kurz und gut, Sie selbst bezeichnen sich aus Anlass mal einer kritischen Würdigung und Abgrenzung von Ihren sozusagen Konkurrenten als gemäßigte Sozialreform oder Anhänger der gemäßigten Sozialreform. Und das ist vor allem in Absetzung formuliert zur zweiten Gruppe, die sich selber als Kathedersozialisten und von außen als Staatssozialisten bezeichnen, mit denen Sie sehr viel zu tun haben und es außerordentlich schwierig ist, die wirklich zu unterscheiden, weil die in denselben Vereinen waren und es geht hin und her. Aber ich glaube, die Begriffsgeschichte ist in der Lage, hier doch deutliche Grenzen zu machen zwischen den einen und den anderen. Also die zweite Gruppe, das ist der rechte Flügel der Liberalen, wenn man so möchte, die mit den Reformkonservativen zusammengegangen sind. Das ist das Neue gegenüber 1844. Was trennt sie von diesen ethischen Anhängern der Sozialreform? Der Staatssozialismus, wie sie keine Anstände haben zu sagen, dient nicht nur den Zwecken der Besserung, der Entproletarisierung, sondern er dient als Kampfmittel gegen die Arbeiterbewegung. Das ist ganz wichtig und gehört immer dazu. In diesem Zusammenhang taucht bei Friedrich Naumann dann 1890, und nicht nur bei ihm, aber er hat es propagiert, wieder aufgenommen, der Begriff vom sozialen Kaisertum auf. Das appelliert natürlich an die Februarerlasse Kaiser Wilhelms II. Und führt den Gedanken von Lorenz Stein fort, auf den er sich gelegentlich auch beruft. Und um 1900, nachdem man gesehen hat, dass das nicht funktioniert, weil Kaiser Wilhelm I. ja das andere im Sinn hat, als sich jetzt nun besonders den Arbeitern zu widmen, taucht eine neue Version auf, Sozialreform mit Repression gegen die Sozialdemokratie zu verbinden. Diese neue Version ist das Schlagwort, auch hier marschiert wieder Naumann an der Spitze, gefolgt von anderen. Das Schlagwort heißt Weltpolitik und Sozialreform. Das ist der Titel einer kleinen Schrift. Und dieser Titel macht sofort enorm die Runde. Und von hier aus, von dieser Art Kombination von Wohlfahrtspolitik plus Repression, ist es natürlich, wenn man so will, ein kurzer Weg zu radikaler Erweiterung dessen, was Staatssozialismus ist. Dann sogar in Zusammenarbeit, wenn nicht mit der SPD, dann wenigstens mit den Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg. Und ich meine hier das Hilfsdienstgesetz von 1916. Jetzt bin ich also ein Jahrhundert endlich weiter. 1916, das in seiner Bedeutung sozialgeschichtlich vielleicht weniger, aber verfassungs- und politikgeschichtlich oft unterschätzt wird. Wo eben der Staatssozialismus, wenn man so will, auf die Spitze getrieben wird. Gemeinsam haben diese beiden Gruppen, die Ethiker sozusagen und die Staats- oder Kathedersozialisten, das, was in der Literatur oft insgesamt ganz kurz als bürgerliche Sozialreform dargestellt wird, eine Reform von oben, das Ziel einer nur begrenzten Emanzipation. Denn auch die ethischen reformorientierten Sozialreformer sind nicht dafür, dass die SPD nun gewissermaßen die Dinge selber in die Hand nimmt. Und gemeinsam haben sie eben diese Vereinsaktivitäten, in denen es hin und her geht. Dann die dritte Gruppe oder der dritte Flügel, das ist natürlich die Linke, das ist die Sozialdemokratie, die hier ganz klar die Diskussion von 1848 folgende wieder aufnimmt. Die Sozialdemokratie kann sich der Faszination der Sozialreform und namentlich sogar des Staatssozialismus nicht entziehen, übrigens ganz besonders, und das ist sozusagen tragisch bis dramatisch im Jahre 1878 nicht, wenn man da die Diskussion im Reichstag ansieht. Sie haben damit natürlich Schwierigkeiten, gemessen an ihren dogmatischen Vorgaben oder programmatischen Vorgaben, und sie ziehen sich auf folgende Formel zurück. Für die aktuelle Tagespolitik ist Sozialreform wichtig, ist sozusagen unverzichtbar, aber, und nun zitiere ich Vollmar, die wirkliche Sozialreform, schreibt er, die wirkliche Sozialreform, die dürfen wir dabei nicht aus dem Auge lassen, und das ist die Revolution. Und so leitet ganz offensichtlich die Sozialdemokratie damals und später unter einer doppelten Tradition, sozusagen die Tradition der Arbeiterverbrüderung und Lassalle, kombiniert mit der Tradition von Marx Engels, also Reform und Revolution, ist eben das große, unausgestandene Problem. So, nun sind wir schon beinahe am Ende. Ein großer Sprung unmittelbar ans Ende des Ersten Weltkriegs 1919 bis, na sagen wir, Mitte der 20er Jahre. In Erinnerung gerufen seien nur die sozialpolitischen Hauptereignisse oder das sozialpolitische Hauptereignis. Die Arbeiterbewegung sitzt jetzt in der Regierung, in der Zentralarbeitsgemeinschaft, das heißt, die Gewerkschaften gründen ein Diskussionsforum mit den Arbeitgebern und dort werden verbindliche tarifrechtliche Beschlüsse ausgehandelt und sie sitzen im vorläufigen Reichswirtschaftsrat. Das heißt, das Thema der Eingliederung der Arbeiterschaft in den Staat, das klassische Thema von Sozialreform, ist damit erledigt. Sozialpolitik wird jetzt nicht mehr auf dem Wege gesetzlicher Zugeständnisse eines benevolenten Obrigkeitsstaates gemacht, sondern sie wird erkämpft. Sie wird erkämpft sozusagen durch das, was die Engländer sagen, Collective Bargaining, also im Wege des direkten Auseinandersetzungen. Man muss natürlich jetzt fragen, wie reagieren die drei Gruppen, von denen bisher die Rede war. Nicht einmal die Arbeiterbewegung übersteht sozusagen dieses neue Ereignis ohne Blessuren. Das ist eben angesichts der Tradition, der doppelten Tradition Marx, Engels und Arbeiterverbrüderung LaSalle nicht weiter verwunderlich. Sie spaltet sich in die Sozialreformer, den Mehrheitsflügel der SPD, und in die Sozialrevolutionäre, die USPD. Aber auch die Mehrheits-SPD gibt, das ist ja ihr Problem, in der Weimarer Zeit die Revolution nicht auf, man muss nur ins Heidelberger Programm von, ich glaube, 1924 schauen, da steht es noch drin. Immerhin tun sie sich einfacher als die beiden anderen. Die liberalen Sozialreformer haben nicht geringe Schwierigkeiten. In ihrem Hauptpublikationsorgan Sozialpolitik heißt es 1920, ich zitiere wörtlich, vom wichtigsten Mann, vom Chefredakteur Franke, verfasst, da heißt es wörtlich, Revolutionen kommen und gehen, der große Gedanke organischer Sozialreform bleibt bestehen. Nun, das ist ein sozusagen Missverständnis der Situation, eine mangelnde Fähigkeit, die Realität einzufangen, und darauf reagieren eben auch diese Sozialreformer mit der Spaltung. Die einen sagen, gut, das ist okay, unsere Zeit ist abgelaufen, die Epoche der bürgerlichen Sozialreform ist zu Ende. Diesen Weg, aber das ist ein Minderheitenweg, empfehlen Brentano etwa, der ja schon lange eigentlich gesagt hat, in Wirklichkeit müssen das die Gewerkschaften aushandeln, das können wir nicht für die stellvertretend machen. Und sozusagen auf der Ebene der Parteipolitiker, der nachher wichtigste Spezialist von Sozialpolitik in der Weimarer Zeit und in der frühen Bundesrepublik, Ludwig Preller. Die Mehrheit wechselt aber, weil sie sozusagen verschreckt ist, auf die konservative Seite hin zu den Kathedersozialisten. Nur werden sie dort auch nicht glücklich, weil die Kathedersozialisten, und da bin ich nun bei der dritten Gruppe, eben auch nicht zurechtkommen mit diesem Ende der bürgerlichen Sozialreform. Die wenigsten konstatieren mit Tönnies, dass diese neuen Dinge einen Zusammenbruch sozusagen des Kathedersozialismus, wie er sich ausdrückt, darstellen, sondern die Mehrheit konstatiert mit Herckner, dem damals noch führenden Sozialpolitiker, Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik, Vorsitzender der Gesellschaft für soziale Reform und Mitglied des Reichswirtschaftsrats und. Herckner konstatiert Ende 1922, und er schlägt wie eine Bombe ein, die Krise der Sozialpolitik. Aber, und damit bin ich nun eigentlich fast beim Schluss, diese Krise verweist im Grunde auf die Krise der Sozialreform als Begriff, und das ist eben, glaube ich, die Leistung der Begriffsgeschichte. Denn was stellt man denn fest, wenn man die Zeit bilanziert zwischen 1844 und 1923? Erstens stellt man fest, 80 Jahre lang verändert sich der Terminus nicht. Er bleibt im wesentlichen Gehalt frühindustriell gefärbt. Sozialreform hat sozusagen keine Geschichte. Sie ist identisch mit sich selbst, und das ist bei solchen Begriffen, die einen Entwicklungszustand beschreiben wollen, besonders problematisch. Zweitens, Die Nicht-Reformierbarkeit des Begriffs Sozialreform verweist eben auf ein zentrales Problem der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Die klassische These ist immer, dass im Gehäuse einer immobilen Verfassung, das heißt der konstitutionellen Monarchie, ein sozusagen sich entfaltendes Bürgertum wieder seinen Willen hineingepresst worden ist, das sich daraus nicht befreien konnte. Das ist sicher nicht ganz falsch, aber man muss es doch vielleicht auch noch etwas präzisieren. Mir scheint jedenfalls der begriffsgeschichtliche Befund anzudeuten, dass dieses Bürgertum selbst außerordentlich immobil gewesen ist im Hinblick auf seine Wertordnung. Dass es, wenn man so will, weder die Industrialisierung noch die Arbeiterbewegung, ja noch eigentlich die Sozialwissenschaft geschafft hat, es davon zu überzeugen, dass gewissermaßen konzeptionelle Änderungen nötig sind. Insofern steht Sozialreform als Begriff im Widerspruch zu sich selbst, weil dieser Begriff die Möglichkeit der Reform nicht enthält. Bürgerliche Sozialreform verschwindet nicht, weil sie als Sache überflüssig wäre, ganz und gar nicht, und wir haben den Begriff heute noch, sondern bürgerliche Sozialreform als Begriff verschwindet, weil ihre konstitutionellen Bedingungen entfalten, weil die Betroffenen, die Arbeiterbewegung, von den Sozialreformern und ihrer Terminologie schlechterdings keine Notiz mehr zu nehmen braucht nach 1918, 1919. Die Sozialreformer dachten also nicht nur nicht alternativ zur herrschenden Verfassung, sondern sie begreifen nicht einmal die Bedeutung des Verfassungswechsels von 1919. Eben wenn man sagt, Reformen kommen und gehen, die Notwendigkeit zur organischen Sozialreform bleibt bestehen und damit nur das Alte meint, dann zeigt man, dass man es nicht begreift. Das legt eben offen, wie sehr sie an die Verfassungslage des Kaiserreichs gebunden waren und wie wenig diese Verfassung offenbar eine Fessel für sie gewesen ist, sondern ein Gehäuse, in dem sie sich ganz wohl gefühlt haben. Und das legt eben einige Blicke auf die Herrschaftssoziologie des Kaiserreiches bloß, die ich mir hier nun sparen möchte. 1918, 19 fielen, um nun zum Schluss zu kommen, die Fesseln, und die Sozialreformer haben dies bedauert. Sie trauern gewissermaßen den guten alten Zeiten nach, und man könnte enden mit der Formel: Die Krise der Sozialpolitik ist in Wirklichkeit die Krise der Sozialpolitiker. Vielen Dank. Abbastanza imperfetto, però. Tra i valori della cultura politica tedesca, riforma, la concezione, il concetto riforma ha un rango centrale, e questo almeno fin dal Settecento, cioè prima della rivoluzione. Per conseguenza il concetto di riforma è caratterizzato da tre elementi. L'idea che l'evoluzione politico-sociale è diretta dall'alto, secondo il modello di evoluzione è quello paternalistico e terzo si preferisce l'evoluzione nel senso del diritto romano invece dell'auto-emancipazione. Insomma, lo Stato o più precisamente la burocrazia benevole dirige la società e non la società se stessa. Bisogna non perdere di vista questa tradizione preponderante quando ci rivolgiamo adesso al concetto di riforma sociale. La storia di questo concetto chiave può essere divisa in due parti, cioè nella parte della cosiddetta riforma borghese e della riforma sociale, per così dire moderna, ma questo termine l'ho coniato io e non si trova nella letteratura. L'una separata dall'altra dalle gravi sommosse economico-sociali durante la Repubblica di Weimar e durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non parlerò della seconda fase di sozialpolitik e Sozialreform riguardo al tema del nostro seminario. Il termine di riforma sociale nasce nel seno del movimento liberale e ottiene sua specificità esattamente quando la questione sociale si manifesta la prima volta in modo drammatico, cioè nell'insurrezione dei telai di Slesia nel 1944. Fin dalla sua nascita, riforma sociale causa notevoli controversie. Mentre l'ala sinistra del movimento liberale non discute molto il concetto, ma comincia a fare la riforma sociale per mezzo di associazioni, l'ala destra tende a identificare riforma sociale con socialismo e per conseguenza è molto riluttante. Gli hegeliani invece deridono la politica di riforma sociale e fanno propaganda per la rivoluzione sociale. Questa configurazione, fino alla fine negli anni venti del XX secolo, non va mai cambiata, fatta eccezione però per il fatto importante, però che la destra liberale si separa da questa discussione, mentre una parte dei conservatori invece comincia a prenderne parte grazie all'idea di Lorenz Stein del, non so se questo è un termine veramente italiano, del reame della riforma sociale, Königtum, non è il regno, non è il re, la monarchia, sì, ecco, la monarchia della riforma sociale. La monarchia sociale, ah. Dopo questa fase iniziale, terminata con il 48, c'è il silenzio fino agli anni 70, quando nella crisi della Grande Depressione rinasce l'idea di una economia etica. Di nuovo abbiamo tre correnti di riforma sociale, cioè il corrente liberale, mirante ad un accomodamento fra capitale e lavoro, il corrente conservatore, sperante di combattere il movimento operaio per mezzo di una riforma sociale nel senso del Staatssozialismus, e poi la socialdemocrazia, fluttuante fra il concetto borghese e la vera riforma sociale oppure la rivoluzione. Questa situazione cambia solo nel primo dopoguerra, quando il movimento operaio ha ottenuto la piena autonomia politica e comincia a discutere direttamente con gli imprenditori. Subito di riforma sociale non si parla quasi più, i riformatori invece della crisi di politica sociale. Però questa crisi non mi pare una crisi politica, ma piuttosto la crisi del concetto di riforma sociale nel senso tradizionale, un concetto che non teneva conto della volontà di autoemancipazione e che non ha voluto capire che riforma sociale non doveva limitarsi all'integrazione della classe operaia dall'alto. Nella società industriale tutte le classi devono essere l'oggetto di riforma sociale, una frase che caratterizza la seconda parte della storia di questo concetto, della quale non parlerò più. Grazie. Grazie molto.